Aber du nimmst die ganze Unterhaltung aus dem Film raus. Du willst, dass dem Film alles weggenommen wird, was Spaß macht. Ja, die Sache ist die, der ist ja sonst eben nicht so over-the-top-Comedy. Und das ist irgendwie dieser Clash. Es gibt Filme, die das schaffen, wie gesagt. Aber dieser Film schafft es für mich nicht, diesen Clash ordentlich hinzukriegen. Wir zünden dir eine Kerze an, weil du heute Geburtstag hast. Wir backen dir einen Kuchen und schreien laut Hurra. Geburtstag, jawohl, das finden alle toll. Natürlich gibt's eine Party, genau wie letztes Jahr. Du wirst heute 1, 2, 3 oder 4. Du wirst heute 5, 6, 7 oder 8. Du wirst heute 9, 10 oder 12 oder 13 oder 14 oder 100 zum Beispiel. Happy Birthday, Liz! Liz, du hast Geburtstag und du hast dir deinen Film gewünscht. Unsere Stammzuhörerin, die wir hoffentlich noch ganz viele Jahre begleiten werden und die hoffentlich jedes Jahr zu ihrem Geburtstag sich jetzt etwas wünscht, weil offensichtlich wünscht sich Liz ziemlich coole Filme. Ja, wir haben heute von Liz Get Out bekommen. Aus dem Jahr 2017 von Jordan Peele. Ja, du hast uns eine ganz schöne harte Aufgabe gegeben, weil wir zwei weiße Brote werden jetzt über Rassismus reden müssen. Und es ist nicht unser erster Jordan Peele-Film. Ich habe nämlich Johannes vor einiger Zeit schon Ass aufgegeben, den er so semi-gut fand. Ja, ich hatte Schwierigkeiten, weil ich auch einfach nicht der Horrorfilm-Fan bin. Und der Ass ist mir ein bisschen zu sehr in die Horror-Tropes hinabgeglitten, ohne dass er sein Level an Mehrdeutigkeit und intellektuellen Stimulus behalten hätte. Jetzt gehört ja Jordan Peele zu so einer Welle an Horrorfilmen machen, die gerne, also zumindest so in den letzten Jahren mit dem Label Post-Horror versehen wurden. Ja. Wobei er andere Art von Post-Horror macht als die Leute, die wir sonst so dazu rechnen. Also zum Beispiel, wir haben ganz viel über The Witch gesprochen zum Beispiel. Ah, hatten wir auch schon ja, mal ja, drin. Ja, stimmt. Und Johannes ist ja auch ein großer Fan von demselben Regisseur, von Robert Eggers heißt der Regisseur, von The Lighthouse, der da auch in die Richtung geht. Und dann gibt es noch sowas wie Hereditary oder auch Midsommar, die alle da irgendwie so reingepackt werden. Und meistens sind es so das große Ganze, was man drumherum packen kann, ist, es sind Horrorfilme, die eigentlich andere Genres aufgreifen. Und zwar vor allem Drama und Historienfilm, aber auch so psychologische und philosophische Experimentalfilme, die halt irgendwie so abweichen vom Horror. Ja. Und bei Jordan Peele ist der Unterschied, dass der Humor hat. Und diese Filme sind meistens nicht unbedingt dadurch gekennzeichnet, dass sie besonders lustig sind. Ja. Aber Jordan Peele kommt aus der Comedy-Ecke und Jordan Peele baut seine Filme auch als satirische Filme, als Komödien mit gesellschaftskritischem Anstrich. Ja. Und Get Out ist so der Film, mit dem er das Ganze gestartet hat, diese Reihe an Horrorfilmen. Mittlerweile hat er 3 davon gemacht. Was auch eine große Überraschung war, ne? Weil er eben im Comedy-Bereich angefangen hat, hat man ihm das nicht so zugetraut und hat auch nicht damit gerechnet, dass er, wenn er mal selber was macht, Regie führt, das hier ist wirklich sein Regiedebüt. Vorher hat er was geschrieben, aber eben nicht Regie geführt. Dass er sowas machen würde, ist halt so wirklich aus dem Nichts gekommen. Ja, und ich kannte Jordan Peele tatsächlich nicht. Das ist aber auch, glaube ich, so ein kulturelles Ding, weil ich mich mit amerikanischer Comedy nicht so gut auskenne. Er hat für Mad TV gearbeitet, auch als Schauspieler. Mhm. Er war so in diversen Comedy-Gruppen unterwegs und dann vor allem groß offensichtlich mit Keegan-Michael Key. Ist er als Duo aufgetreten von 2012 bis 2015, also relativ lange. Und die waren auch auf Comedy Central zu sehen. Ich kannte das Gesicht von Jordan Peele, weil er auch in diversen Sitcoms immer mal wieder so kleine Nebenrollen gespielt hat. Ja. Aber er war mir jetzt kein Name. Es war tatsächlich, als Get Out kam, war so, ah ja, cool, neuer Horrorfilm. Mhm. Offensichtlich satirisch und interessant. Jordan Peele nie gehört. Ja. Wollen wir denn einfach mal die Handlung so ein bisschen umreißen, damit wir wissen, worum es überhaupt geht in diesem Film? In Get Out geht es darum, dass Chris Washington zusammen mit seiner Freundin Rose Armitage zu ihrer Familie eingeladen ist. Zum ersten Mal soll er ihre Eltern kennenlernen und Chris fühlt sich ein bisschen unwohl von Anfang an, weil Rose hat ihren Eltern nicht erzählt, dass er schwarz ist. Rose ist weiß. Ihre Familie ist weiß, sehr weiß, wie wir bald feststellen werden. Und sie hat ihren Eltern nicht erzählt, dass ihr Freund Chris schwarz ist. Sie sagt aber so, ach, kein Problem. Mein Vater sagt immer, er würde auch noch ein drittes Mal für Obama stimmen und der ist voll aufgeschlossen. So, das wird alles kein Problem. Wir werden hier keine, rate mal, wer zum Essen kommt, Situation erleben, sondern die werden nicht mit offenen Armen empfangen. Die sind ein bisschen awkward, aber das wird alles schon gut. Ja. Und sie fahren dann zu dem Landsitz von ihren Eltern und wir erleben so ein typisches Set ab des wohlwollenden Rassismus. Nämlich, dass sie halt wirklich, dass sie immer ihren Antirassismus so krass überbetonen. Ja, ja, natürlich. Und sehr viele awkward Momente. Und das Schlimme ist, es steht eine Familienfeier an. Es kommen ganz viele Leute zu Besuch. Ganz viele Gäste, eine riesige Party, die jedes Jahr genau um diese Zeit stattfindet. Und Chris wird da so ein bisschen reingeworfen. An dieser Stelle möchte ich kurz betonen, wir werden massiv spoilern in diesem Ding. Komm, sprich von deinem Spoilerwarnungsjingle. Der nun folgende Programmteil enthält sensible Informationen über den Handlungsverlauf. So, und damit wäre gesagt, dieser Film ist so voller Stolperfallen, was Spoiler betrifft. Wir müssen einfach vorher sagen, wir werden alles besprechen, was darin passiert. Und der Film lebt viel von seinem Twist, muss man sagen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, das war die letzte Warnung, guckt ihn euch an, bevor ihr uns hört, wie wir euch alles kaputt labern. Genau. Jetzt kommt es nämlich dazu, dass wir diese Familienfeier haben, die aber irgendwie doch keine Familienfeier im klassischen Sinne ist, sondern das Ganze wird zu einem Bidding, so einer Silent Auction. Und wer wird versteigert? Chris. Ja, das Ganze nimmt einen sehr darken Turn, den es sowieso schon so ein bisschen hatte, aber das ist wirklich hart. Und wir merken, dass die Freundin voll drin ist und dass die Freundin ihn da nur hingelockt hat, damit sie ihn versteigern können. Und er wird von der Mutter der Familie hypnotisiert, in the sunken place befördert. Was genau das ist, können wir gleich noch besprechen. Und soll dann mit einem anderen Menschen, der da zur Auction kommt und ihn ersteigert, bevölkert werden. Die Idee ist, die Familie macht das schon seit Jahrzehnten, wahrscheinlich sogar seit Jahrhunderten, dass sie die Leute aufgreift und deren Körper als Wirtskörper anderen zur Verfügung stellt, damit die quasi so eine Art ewiges Leben erreichen. Mhm. Wir lernen auch zum Beispiel die Bediensteten der Familie kennen, die alle unangenehmerweise schwarz sind und erfahren dann später, dass in den Körper von diesen Bediensteten Großeltern von der Familie sind. Und Chris ist halt das nächste Opfer und der wurde versteigert an einen blinden Senator, der wieder sehen will. Und es hat nichts mit Rassismus zu tun, wie wir erfahren. Sie wollen eigentlich nur Körper haben und sie wollen coole Körper haben und es ist jetzt so ein bisschen, und zumindest ihrem Narrativ nach, ist es so ein bisschen Zufall, dass da halt meistens Schwarze dabei rausspringen, wobei natürlich sehr viel von der Jordan Peelschen Gesellschaftskritik hier mit reinspielt. Aber natürlich. Wenn ein Schwarzer verschwindet, ist das vielleicht nicht so viel Aufsehen erregt, wenn es eine Blondine ist. Ja, und das ist natürlich, ist das voll rassistisch, volle Kanne. Aber natürlich wollen die das so nicht formulieren. Ne? Also, aber da gehen wir gleich genauer rein. Und davon lebt der Film ja die ganze Zeit, dass es um diesen unterschwelligen Rassismus geht, der sich betont antirassistisch gibt und der aber halt in seiner Quintessenz als Rassismus ständig durchdringt. Also in der ersten Hälfte wird das erzählt als ziemlich awkward Komödie, Satire. Mm. Und dann gibt es eben diesen Twist in der Mitte, wo es zum Horror springt und wo dann klar wird, okay, das ist diese dunkle Seite, die darunter liegt. Bevor wir jetzt voll einsteigen, Plur, möchtest du Tee? Oh ja, bitte, sehr gerne. Gib mal deine Tasse rüber. Sehr schön. Und jetzt nochmal auch, Johannes hat es schon gesagt, aber nochmal Full Disclaimer, wir sind Weißbrote, wir sind Weißnasen. Ja. Das ist immer, das ist genauso wie wenn wir über Filme reden, die dezidiert weibliche Themen haben. Es hat so eine gewisse Awkwardness, wenn wir drüber sprechen und wir werden da auch nicht ganz drum herum kommen. Ja. Wir werden versuchen, so wenig wie möglich zu betonen, dass wir Obama gewählt hätten, wenn wir Amerikaner wären. Und dass wir es ganz toll finden, dass jetzt ja auch ein paar Türken im Bundestag sitzen. Wir werden versuchen, das auf ein Minimum zu begrenzen, wir werden es aber nicht ganz schaffen. Es gibt jetzt eine Gehörlose im Bundestag. Yay! Genau das meinte ich. Okay, also, wir werden ganz viel über Rassismus reden müssen. Wir müssen auch dazu sagen, also ich sage dazu einmal, dass ich glaube, dass wir als weiße Gesellschaft, wir können nicht guten Gewissens sagen, dass wir keine Rassisten sind. Zumindest nicht allumfänglich, weil wir einfach in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Es ist einfach, das System ist, wie es ist und in dem sind wir aufgewachsen. Und wir können immer nur da nochmal weitergehen und versuchen, das irgendwie zu bessern und uns zu beobachten und das irgendwie angehen, was wir an rassistischen Problemen und Stereotypen mit uns rumtragen. Aber zu sagen, ich bin auf gar keinen Fall 100% kein Rassist, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Funktioniert nicht. Und es ist auch immer, es wird auch awkward, es wird auch diesmal wieder awkward werden. Ich glaube, so das Einzige, was man machen kann, ist reflektieren. Versuchen zuzuhören. Zuhören ist immer eine gute Idee. Ja. Und versuchen einfach zu verstehen, was passiert und was es was es an Mikroaggressionen ist, ja so ein Begriff, oder was es auch an kleinen Rassismen innerhalb der Gesellschaft gibt, die wir nicht wahrnehmen, weil wir einfach Weiße sind. Sachen, die wir einfach nicht erfahren und wo man es so leicht sagen könnte, ist ja nicht so schlimm und so weiter, wo es aber unglaublich wichtig ist, den Betroffenen zuzuhören und irgendwie zu sehen, ja, fuck, Mann, da gibt's Probleme, ja. Und zwar ja. Einen ganzen Sack voll Probleme, die man nicht einfach ignorieren kann mit, ich sehe ja keine Hauptfarben. Ja, wenn du die nicht siehst, musst du dich mal untersuchen lassen. Was heißt, mit deinen Augen stimmt was nicht. Nein, ich fand es sehr interessant, in der Recherche zu bemerken, weil ich nämlich zwischendurch beim Filmegucken gedacht habe, was die Gäste da sagen, das ist schon ziemlich on the nose und ziemlich dolle und ziemlich, also das kann doch auch subtiler. Und dann habe ich im Interview mit Jordan Peele so ein paar Sachen gehört, wo ich gedacht habe, ah, da gab es auch subtile Sachen, die sind mir nur nicht aufgefallen. Ja. Ganz großes Problem. Weil ich der weiße Idiot bin. Ist so krass. Wir nehmen die großen Sachen natürlich wahr, so dieses On-the-Nose-Racism. Mhm. Aber dafür schon mal so Kudos an den Film, dass er es so macht, dass er das Ding, könnte es sich leicht machen, er könnte eine rassistische Familie erzählen, die durch und durch dem Stereotyp entweder vom reichen Südstaatler-Trump-Wähler entspricht oder eben vom Redneck-Trump-Wähler, aber das macht er nicht, sondern er erzählt tatsächlich vom Rassismus in dem Milieu, in dem wir uns, ob wir wollen oder nicht, halt auch bewegen, irgendwie in diesem linken Gutmenschen-, Bildungsbürger- oder auch Besitzbürger-Milieu. Ja, und der Grund, warum er den Film gemacht hat, ist ja sowieso dort anzusiedeln, weil damals Obama seinen Posten bekommen hat und dann plötzlich alle gesagt haben, ah, wir haben den Rassismus gelöst, alles ist schick. Gott sei Dank, endlich haben wir es geschafft. So ein bisschen, was jetzt auch gerne die Konservativen machen mit Merkel, ne? So, ey, wir hatten noch eine Bundeskanzlerin 16 Jahre, was wollt ihr mehr, liebe Frauen? Genau. Problem erledigt. So, und jetzt haben wir keine Probleme mehr, können wir jetzt bitte aufhören, darüber zu reden? Nein, können wir nicht. Genau, und ich glaube, dass das tatsächlich eine wichtige Sache ist, auch damals, als er rausgekommen ist, einfach so ein pressierendes Thema war, weil nach vorne hin war Obama da, aber im Hintergrund gab es einen Peak in Gewalttaten gegen Schwarze. Ja. Und das ist ein ganz weirder, eine ganz weirde Diskrepanz zwischen Außendarstellung und dem, was im Hintergrund passiert. Und darüber muss man reden. Ja, also das Spannende ist ja wirklich, also es ist halt, es wäre so leicht, und das machen ja gerade so linke, liberale Bildungsbürger machen das ja sehr gerne, über die anderen lachen. Also machen alle gerne. Jeder hört gerne Satire und Parodien und so weiter, wo er nicht betroffen ist. Aber so leicht macht's halt Jordan Peele sein Publikum nicht, sondern die Leute, die in dem Film angesprochen sind, sind auch die Leute, die ins Kino gehen. Das sind genau die sagen, oh, ich gucke mir jetzt von dem neuen schwarzen Filmmacher einen Film an. Ich bin nämlich so aufgeschlossen. Ja. Ich mag es nämlich total, dass es sowas gibt wie schwarzes Kino und damit muss ich mich ja viel mehr auseinandersetzen. Und wusstet ihr, dass es viel bessere schwarze Regisseure als weiße Regisseure gibt? Bla, bla, bla, bla, bla. Und so, man kann, und dann ganz oft das Wort schwarz. Und es ist schon so offensichtlich, hier versucht jemand so zu überkompensieren. Ja, ja, genau. Und genau an die ist der Film gerichtet und genau die sticht der Film und damit halt auch uns. Ne? Absolut, absolut. Und ich erkenne mich da total wieder, natürlich nicht in der Endkonsequenz des Entführers und des Gewalttäters, der den Typen dann umbringen will, um seinen Körper zu benutzen. Aber natürlich sehe ich da drin so diese kleinen Sachen. Es war nie ein einziges Mal Thema Politik oder Thema schwarze Politiker oder sowas und man sagt aus dem Nichts heraus, ich hätte übrigens ein drittes Mal Obama gewählt, um dann mal so richtig, um einmal so überfallmäßig jemanden sagen zu wollen, hier, ich bin übrigens kein Rassist. Genau. Was so sau seltsam ist. Das ist auch schon so, als sie ankommen, ist es ja schon so awkward, wenn ihr ihm die Geschichte, die Anekdote erzählt von den Olympischen Spielen in den 30ern. Oh, ja. Und dann, hey, da dieser schwarze Läufer, der so gut war und der hat Hitler voll gezeigt. Ich bin ein großer Bewunderer der schwarzen Kultur, muss ich nur nochmal gesagt haben. Und es sprüht so vor Awkwardness, vor allem während im Hintergrund die schwarzen Bediensteten die ganze Zeit Shit machen. Ja. Um auch gleich die dritte Ebene aufzumachen, wir finden ja irgendwann raus, dass die Bediensteten eigentlich nicht Bedienstete sind, sondern die Großeltern von der Familie, die in den Körpern dieser schwarzen Menschen sitzen und ihr Leben künstlich verlängern damit. Und denen ist nichts Besseres eingefallen, als die Rolle des Dieners zu übernehmen. Was ist das denn? Das ist voll strange, ne? Es ist halt ganz spannend, weil es gibt ja diese Momente, wo wir sehen, okay, die sind nicht komplett verdrängt. Die sind da irgendwie noch drin. Es gibt ja dieses Filmtitel einmal bitte, Get Out. Wenn einer von den Dienern, und zwar Andre Haworth, So heißt der tatsächlich, wird mit einem anderen Namen vorgestellt. Ja. Wenn der so kurz durch den Blitz von der Kamera hervorgeholt wird und dann schreit, get out, get out, und dieses Nasenbluten hat. Und Georgina hat ja auch so ein paar Momente, wo die wahre Georgina, die sie eigentlich ist, rauskommt und versucht auch irgendwie sich irgendwie zu kommunizieren und dann doch wieder zurückgeworfen wird in diesen sunken place, in dem sie drin ist. Ja. Also offensichtlich schaffen sie es nicht ganz, diese Person, deren Körper als Wirtskörper dienen, zu eliminieren, sondern die sind unterschwellig drin. Ja. Ich find's natürlich dramaturgisch total interessant und total wichtig. Die Sache ist nur die, dass ich die ganze Zeit natürlich so ein bisschen denke, Fake Science, was ist hier los? Ja, voll, aber es ist ein Horrorfilm, ey. Ich mag natürlich, wenn Filme es schaffen, irgendwie wirklich eine Logik innerhalb der Wissenschaft zu haben, die sie angeblich dort für möglich machen. Aber so richtig logisch ist das nicht. Ja, es geht um Transfer von Gedanken in andere Körper. Ja. Es ist, also natürlich ist es viel Pseudoscience, aber das ist auch okay, weil das ist einfach, ich finde, das ist so Genre-immanent, das ist total okay. Und es ist jetzt auch, wenn man genauer drauf guckt, ist es auch nicht viel unwissenschaftlicher als zum Beispiel Star Trek, dass ich das so sehr gerne den Bogen der großen Wissenschaft gibt. Aber wenn man genauer drauf guckt, weißt du, warum du jetzt U sagst, weil du dich nicht so viel mit Quantenphysik aushältst. Und ich auch nicht. Aber letzten Endes ist es genauso viel Science-Bullshit bei Star Trek wie in diesem Film. Nur haben wir ein bisschen mehr, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Einblick in die Art, wie Psychologie funktioniert, wie menschlicher Körper funktioniert, weil Lichtgeschwindigkeiten, Quantenphysik und so weiter, Relativität deutlich komplexer sind. Aber du beziehst dich auf die realen Gegebenheiten. Mir geht es eher darum, dass die Logik innerhalb des Erfundenen funktioniert. Weißt du, was ich meine? Du meinst, es ist in sich nicht 100% stimmig, wie die Personen. Genau, in sich, finde ich, ist es nicht ganz stimmig. Aber da habe ich nicht genug drüber nachgedacht, um das jetzt ganz genau sagen zu können. Vielleicht finden wir das raus im Laufe des Gesprächs. Du meinst wahrscheinlich unter anderem, weil die jetzt als Bedienstete arbeiten, obwohl sie ja eigentlich Familienmitglieder sein sollten. Sie könnten ja auch als Freunde vorgestellt werden. Ja, aber da kommt ja der Rassismus der Familie zum Tragen. Ja, genau. Aber auch zum Beispiel, dass die da ewig in diesen Körpern sitzen und als Schwarze in der Gegend rumlaufen und nicht ein einziges Mal the Black Experience quasi haben von der Gesellschaft, in der sie da leben. Also dann auch nicht rausfinden, das ist vielleicht alles ein bisschen schwierig hier, was wir hier machen. Naja gut, aber sie sind ja auch komplett isoliert, ne? Also so komplett isoliert sind sie nicht. Die laufen da draußen rum. Ja, im Garten. Die haben halt einen riesigen Garten, aber da gibt es ja keine, wir sehen nicht den Kontakt mit anderen Menschen von ihnen. Nein, nicht von dem Gärtner und nicht von der Frau, die dort im Haushalt hilft. Ja. Aber es kommt ja jemand von außen. Das ist dieser Typ, der mit dem Kameraflash einmal rausgebracht wird. Was der da draußen macht, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist er unterwegs. Mit sonst seiner wäre er nicht zu Besuch die ganze Zeit, ne? Ja, genau. Ja. Ja, vielleicht, es wäre vielleicht was gewesen, wobei das auch dann die Frage ist, wie weit hätte man dann die Thematik aufgebläht und hätte daraus zu sehr eine Abhandlung gemacht, wenn man das noch thematisiert hätte. Ja, ist richtig. Also ich glaube, dass die Entscheidung schon die richtige war, nur macht es bei mir so ein bisschen so Fragezeichen auf, die halt da sind dann. Die Black Experience wird ja tatsächlich ein, zweimal aufgeworfen. Also ganz am Anfang haben wir diesen Autounfall, wo sie gegen das Reh fahren. Ja. Und dann will der Polizist die License sehen von Chris. Der gar nicht gefahren ist. Und Rose macht ja ein riesiges Fass auf und beschwert sich und so weiter. Und Chris ist halt eher so, ja, ey, scheiße, das ist mein Alltag. Willkommen in meiner Welt. Das erlebe ich sowieso ständig und ist vollkommen egal. Ich mache das jetzt einfach, weil ich so gewohnt bin. Das ist ja so eine Szene, wo wir in dieser Black Experience und auch vor allem von außen betrachtet drin sind, wo irgendwie Rose, die ist wirklich, die meint es ja nicht gut, sie will ihn ja entführen und so weiter, wo Rose in diesem Moment die Person ist, die es eigentlich gut meint, aber natürlich keine Ahnung hat, was er so täglich erlebt. Ja. Und dann haben wir diese Szene ja nochmal, zumindest wir haben diese Szene angedacht am Ende. Wir kommen auf jeden Fall noch zum alternativen Ende. aber auch, wo wir dieses, auch ohne das alternative Ende, dieses Gefühl haben, shit, jetzt kommt ein Polizeiauto mit Sirenen und parkt direkt vor mir. Und ich als Schwarzer bin jetzt eigentlich geliefert. Auf jeden Fall. Das ist toll. Der Filmemacher weiß ganz genau, mit was für ein Paket der Zuschauer ins Kino geht. Der braucht ja bloß die Sirenen einmal zu hören, der Zuschauer, und weiß, was da auf ihn zukommt. Ne? Ja. Der steht da vor einer Leiche oder vor zwei oder drei Leichen. Und natürlich wird das jetzt gleich richtig schlecht für ihn aussehen. Aber dass das dann nicht die Polizei ist, da reden wir nachher drüber, weil ich finde, das gehört zu den Problemen, die dieser Film hat. Und dann kommen wir natürlich zu einer Person, die so einen direkten Rassismus hat, und das ist Jeremy, der Bruder von Rose. Nachdem wir die ganze Zeit diese awkward Begegnung mit der Familie hatten, die alle ihren Antirassismus betont, kommt einmal dieser Jeremy rein, der so voll auf Konfrontation ist und der voll auf Stress aus ist. Ja, krass, ne? Ich habe nicht ganz verstanden, was das soll auch. Ich war beim Filmgucken ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, was will der da überhaupt? Ich habe nicht ganz verstanden, was seine Story da soll mit Jiu-Jitsu und irgendeinem Kampfsport und so. Ich habe ihn nicht verstanden, was das soll. Später habe ich ein Interview mit Jordan Peele nochmal gehört und der meinte so, der Bruder ist ein kleines bisschen auf Konfrontation gegenüber der Familie. Zum einen wird ihm dieser Lebensstil aufgezwungen. Er wäre vielleicht nicht unbedingt in dieser Familie so, wenn er da nicht reingewachsen wäre und zwangsweise dazugehört. Und zum anderen fühlt er sich ein bisschen kleiner als seine Schwester, die es schafft, psychologisch die Opfer ranzuholen, während er es eigentlich nur mit roher Gewalt schafft, wie wir es in der ersten Szene sehen. Er ist der Dorftrottel. Der Dorftrottel der Familie. Und also was in dem Moment wissen wir ja noch nicht genau, was gespielt wird. Und da ist er natürlich vor allem auch so, finde ich, so ein Stand-in für eine andere Art von Rassismus als der wohlwollende Rassismus, der von den Eltern kommt. Ja. Nämlich ein Konfrontativer, der allerdings auch nicht sagen würde, ich bin rassistisch, sondern der halt sagt, oh man, guck dir den Schwarzen an, der hat so tolle Muskeln, der ist doch bestimmt voll der Kämpfer und so weiter. Und das will ich mal erproben, ob der es mit mir auch aufnehmen könnte. Auch eine Form von Rassismus, die halt anders ist. Und ich habe ihn vor allem als so, der Film hat halt so viele parabolische Elemente, dass ich ihn einfach als Parabel auf diese Art von Rassismus gelesen habe dann. Ja. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder so. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Wollen wir die anderen Nebenfiguren einmal noch abarbeiten, bevor wir dann in die großen Hauptfiguren kommen? Wollen wir zum Best Man Ever, zum Best Friend Ever, jeder wünscht sich einen solchen Freund kommen, der nicht Rassist ist, nämlich Rod. der eingeleitet wird als Comic Relief und der dann später und mehr zum großen Retter wird. Ja, aber da kommen wir schon zu den Problemen dieses Films. Ey, jetzt sag mir nicht, dass du nicht Rod magst. Rod ist einfach mal die geilste Socke überhaupt. Jeder sollte einen Freund wie Rod haben. Ja, ich mag Rod, aber ich finde, dass er in diesem Film irgendwie immer genau zum falschen Timing den Comic Relief bietet. Und es ist so schade, weil eigentlich ist die Figur toll und so, aber irgendwie passt das nicht. Ich finde, hier zeigt der Film kein gutes Gefühl für Timing oder für Gegensätze zusammenbringen. Es gibt ja Filme, die es schaffen, todtraurig und richtig lustig von einer Sekunde auf die andere zu werden. Aber dieser Film, finde ich, schafft das nicht gut, das zusammenzubringen, zu clashen. Doch, Mann, Alter. Sorry, leider. Rod hat das nicht gezündet. Rod ist einfach cool und Rod, finde ich, kommt auch genau an den richtigen Stellen, weil, also Rod ist ja auch für das Ende, das wir jetzt kriegen, verantwortlich. Mhm. Und Rod ist einfach die optimistische Figur. Rod ist die Figur, die sagt, es wird alles gut, solange du so einen Freund wie Rod hast. Jeder sollte einen Freund wie Rod haben. Er glaubt ihr nämlich nicht, she is lying, motherfucker, she is lying. Und dann geht er zur Polizei und er kämpft da wirklich hinterher. Ja. Und es ist einfach geil, so jemanden zu haben. Ja. Und er sorgt einfach für ein Stück Optimismus in diesem Film. Wir hatten ein ähnliches Thema auch, glaube ich, letzte Woche, wo wir auch über die Frage geredet haben, wie viel Pessimismus, wie viel Optimismus braucht so ein Film. Letzte Woche ging es um das Thema Feminismus. Ja. Anstatt Antirassismus. Und ich bin großer Fan davon, wenn solche Themen aufgemacht werden, aber eben in einem optimistischen Licht, in einem kämpferischen Licht, wenn sie einfach dieses Empowerment-Moment haben. Ja, das ist und richtig. Und dafür ist fucking Rod verantwortlich. Und der kommt einfach am Schluss als, Entschuldigung, White Savior und rettet den Tag. Und das ist einfach geil. Ich liebe Rod von Anfang bis Ende. Ich finde, wenn Rod fehlen würde, würde dem Film ein großes Stück Herz fehlen. Ja, das stimmt schon. Ich finde, dass die Figur auch wichtig ist und so, aber irgendwie, weiß ich nicht, nee, tonally passt das nicht, für mich nicht so richtig gut zusammen. Es tut mir leid. Was soll's. Aber da kommen noch ein paar andere Probleme. Aber ich finde, grundsätzlich muss ich einmal vorweg sagen, ich finde den Film großartig und auch wegen seiner Doppel-, Dreifach- und Vierfach-Bödigkeit sehr, sehr gut gemacht. Und auch wenn man ihn ein zweites Mal guckt, hat man sicherlich richtig, richtig viel Spaß, weil man das alles ganz anders einsortiert, was die Leute sagen. Wie zum Beispiel das eben mit der Driver's License. Ja. Sie sagt ja nicht, nein, du gibst jetzt nicht deine Driver's License, weil sie den Rassismus dahinter entlarven will. Nein, nein, sie sagt das ja, damit eben kein Rekord von Polizei irgendwo von ihm mit ihr ist. Oh, ja, ja, ja. Sie will ja verhindern, dass er irgendwo auftaucht, dann, weil sie ihn ja entführt. Wissen wir in dem Moment noch nicht. In dem Moment ist sie tatsächlich so, hey, sie zeigt Zivilcourage. Mhm. Und er sagt ja auch nachher, that was hot. Ja, stimmt. Und man kann damit umgehen, wie man will. Das macht jeder anders. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass man das nicht geil findet. Ja, voll. Ne? Das ist ihm ja auch in dem Moment ein bisschen unangenehm. Also er ist ja schon so, naja, er resigniert ja auch so ein bisschen. Das ist für ihn einfach Alltag und er macht es einfach. Und eigentlich sagen seine Blicke zu ihr in dem Moment dann ja auch, ach komm, lass gut sein, Schatz. Mhm. Ey, es ist halt so. Ja. Und es bleibt in diesem Spannungsfeld. Ne? Man merkt, während es passiert, dass er nicht so 100% begeistert davon ist, weil er will einfach sein Prozedere durchziehen und schnell da wegkommen. Ja. Er will nicht noch mehr Ärger haben. Er hat wahrscheinlich wirklich Schiss, dass er ganz schnell in einer kleinen Zelle irgendwo auf dem Land enden könnte. Ja. Weil der Polizist muss nur einen Anruf machen und sagen, hier haben wir Widerstand. Und dann ist er der, die Handschellen hat, nicht sie. Ja. Und natürlich ist das eine komische Situation, aber danach ist er auch irgendwie, also findet er es auch offensichtlich ganz geil, dass sie es nicht komplett ignoriert hat, sondern dass sie für ihn aufgestanden ist. Ja. Was ich den Film über dann, wenn ich weiß, dass da ein Haufen weiße Leute in den schwarzen Körpern stecken, sehr interessant finde und aber garantiert so 50% mindestens an mir vorbeigehen, ist dieser White Talk aus einem schwarzen Körper, weißt du? Mhm. Total. Dass man, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man als Mensch mit The Black Experience in diesem Film ganz anders sitzt und sich das anschaut und sagt, Alter, irgendwas stimmt da nicht. Was ist mit denen falsch? Die reden, als wären sie alte weiße Männer, weißt du? Es gibt ja so ein paar obvious Momente, zum Beispiel, wenn Chris mit Logan, genau so heißt ja dieser eine Entführte, redet und ihm dann die Faust gibt, die Ghetto-Faust, so nennen wir sie, so nennt sie mein Sohn, und er so einfach dran patscht, damit gar nichts anfangen kann. Ja. Und auch die sind halt alle auch so angezogen wie in den 50ern, ne? Mm. Oder wie noch früher, tatsächlich wie 19. Jahrhundert. Ja. Und dann immer diese Verkrampftheit, wo man auch merkt, sie versuchen was zurückzuhalten. Also vor allem Georgina hat ja so ein paar Horrormomente, einfach nur, wo sie awkward dasteht und man merkt, sie, da ist was drin, was raus will, aber es kommt nicht raus. Ja, und erst später erfahren wir dann, okay, sie will da raus. Ja, ja, ja. Also es ist schon ganz schön gruselig, auch ohne dass wir wissen, was passiert, weil einfach die Situationen so krass sind, weil wir auch mit ihm da durch diese unangenehmen Situationen durchgehen und einfach nicht verstehen, was ist denn da los, was soll das Ganze? Ja. Und dann haben wir die einzige, zumindest bevor wir wissen, was abgeht, sympathische Figur, nämlich Jim Hudson, der quasi allein da sitzt und sagt erst, und Chris kommt vorbei und er sagt erstmal einfach nur sowas wie Ignorance und fängt dann an zu reden und sagt, hey Chris, ich weiß, wer du bist. Und Chris denkt schon, naja, du sagst, ich weiß, wer du bist der schwarze Freund von der und der. Aber er weiß, wer er wirklich ist, nämlich ein Fotograf, der geile Bilder macht und der Ausstellungen macht und der sein Geld mit Fotografie verdient. Mhm. Weil Jim Hudson ist nämlich ein Kurator von Fotografie. Ja. Und es ist eine ganz spannende Szene, weil wir halt so rauskommen aus diesem ganzen schrecklichen Rassismus. Ja. Und dann haben wir wirklich eine Person, wo wir einmal denken, oh krass. Der interessiert sich wirklich für ihn. Es gibt Hoffnung, ja genau. Er sagt, und es ist noch so diese falsche Fährte, ne? Ich weiß, wer sie sind. So, oh nein, jetzt kommt der Nächste, der sagt, der und der. Aber und dann ist es plötzlich das und er wird plötzlich als Mensch wahrgenommen. Ja. Es ist ein ganz schöner Moment. Fast zur Halbzeit, wo man denkt, ah, okay, es gibt doch noch Hoffnung. Ja, aber leider ist das ja eine sehr, sehr trügerische Hoffnung. Er will ja nur seinen Körper, beziehungsweise seine Augen. Ja. Ja. Jim Hudson, der gespielt wird von Stephen Root. Ja. Der hatten wir auch schon zum Thema in unserem Taxifilm Night on Earth. Wenn ein Sehender einen Blinden spielt, ist das immer schwierig? Wie ist es in dem Fall? Ja, in diesem Fall ist die Figur nicht sehr groß, ne? Also es gibt nicht viel von ihm. Ich find's schwierig. Sie hätten garantiert auch einen blinden Schauspieler dafür gefunden. Vor allem, weil die Rolle einfach nicht groß ist. Ja. Ne? Also was braucht man ausgerechnet diesen Schauspieler und keinen Blinden? Was ist das Argument? Also ich glaube, dass es keins gibt, ne? Ja. Außer, dass man sagt, naja, mit dem komme ich gut klar, da weiß ich, was ich kriege, der ist bekannt und so weiter und so fort. Und all diese Gründe, die alle irgendwie eher schlecht sind. Ja, genau. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und dann haben wir, also wir haben den Gärtner, der wirklich sehr, sehr gruselig zwischendurch ist. Mhm. Die Georgina, die Bedienstete. Und dann haben wir die Mutter. Missy. Missy und Dean sind die Eltern von Rose. Die, finde ich, ein kleines bisschen blass wirkt gegen den Rest. Ah. Wenn die auftaucht, ist sie immer sehr, die kriegt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Sie kriegt diese Schlüsselszene, in der sie die Hypnose durchzieht. Aber ansonsten, finde ich, steht sie viel rum, guckt und ist nicht so richtig präsent. Ich finde, sie kriegt eine ganz wichtige Schlüsselszene, weil wir durch sie auch kennenlernen, was das wahre Ausgrenzungsproblem unserer Gesellschaft ist, nämlich Raucher werden viel zu viel ausgegrenzt. Es wird irgendwann so nach einem Viertel wird plötzlich so ein riesiges Fass draus gemacht, dass er raucht. Ja, das weil ist ja dein das Körper Ding, geht ja kaputt dadurch. Das können wir nicht zulassen. Und den brauchen wir ja noch. Ich als Raucher kann das fühle mich sehr, sehr gut in dieser Smoker-Experience abgeholt, was das betrifft. Weil sie sagte natürlich so, aber jeder sagt zu ihm, willst du nicht mit dem Rauchen aufhören? Mhm. Und sie macht das dann so sehr offensiv und sagt, pass auf, ich hypnotisiere dich jetzt, auch wenn du nicht willst. Und dann kommen wir natürlich wieder zu Pseudoscience und Bullshit-Science. Mhm. Nein, so funktionieren Hypnosen nicht. Nein, um Gottes Willen. Aber es ist eine geile Szene und ich finde, ja, sie hat nicht viel sonst im Film, aber diese Hypnose-Szene finde ich schon ziemlich zentral und ich finde sie auch in ihrer merkwürdigen Art so zwischen kalt und bemutternd, finde ich sie da einfach passend. Ja. Weil sie ist auch, wir merken einfach auch in diesen wenigen Momenten, sie ist deutlich mächtiger, als sie im Rest des Films wirkt. Ja, das schon, auf jeden Fall. Ich finde, dass diese Hypnose-Szene nun wirklich das wichtigste, zentrale, ikonische Element dieses Films ist. Und ich muss sagen, dass diese Szene mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, filmemacherisch. Ja. Da auch grafisch diesen Sunken Place darzustellen und wie er plötzlich einfach diese Tränen, die massiv runterrennen. Daniel Kaluuya spielt das so geil, es dieser ist Blick. Unglaublich. Ich glaube, der musste das zum Casting machen. Ja, deswegen wurde er gecastet, weil er das voll hingekriegt hat. Und es mehrmals auch hingekriegt hat. Das, ich finde das total seltsam, dass das jemand kann. Ich bin Schauspieler und ich kann das nicht. Also es ist wirklich crazy. Dieser verzweifelte Blick und dann, und es ist halt nicht so eine kleine Träne, die so ein bisschen runterläuft, sondern es kommt richtig Wasser aus den Augen raus. Richtig krass. Und das als Plakat funktioniert, finde ich, auch wahnsinnig gut. Ja. Also das ist auch das, was mich damals, als der Film rausgekommen ist, irgendwie interessiert hat, weil dieses Plakat so wahnsinnig stark war. Dieses Bild ist so wahnsinnig stark. Ja. Aber ich habe ihn damals nicht angeschaut. Ich habe ihn jetzt wirklich, als Liz ihn vorgeschlagen hat, das erste Mal gesehen. Du hast den Film schon vorher mal gesehen? Ich hatte den gesehen, als der rausgekommen ist, weil ich bin einfach ein großer Horrorfilm-Fan. Ich mag Satiren, Horror, ungewöhnliche Horrorfilme. Also ich bin auch einfach ein großer Fan von Horrorfilmen, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Und so wurde der ja von Anfang an promoted. Auch so als, er ist ja von Blumhaus, ne? Und Leuten, die keinen Horrorfilm mögen, denen wird Blumhaus nicht viel sagen. Ich kann sagen, Blumhaus ist für mich so der Inbegriff dessen, was im Horrorgenre eigentlich falsch läuft in den letzten 10, 20 Jahren. Okay. Weil Blumhaus ist verantwortlich für Filme wie Paranormal Activity, Insidious, The Purge, Happy Death Day und so als Horrorfan, nicht der alten Schule, sondern einfach als Horrorfan mit Geschmack, ja, haben die halt echt viel Mist produziert. Echt so Horror, so zum Abgewöhnen. Einfach Horror, der von billigen Jumpscares lebt. Mhm. Horror, der so sehr gezielt so in diese Popcorn-Ecke geht. So, wir wissen, was wir machen wollen. Wir wollen eine Geisterbahn erzählen. Und halt so Horror ohne Tiefgang und auch ohne Kreativität. Mhm, okay. Und deswegen ist Blumhaus tatsächlich für mich eigentlich eher immer so ein No-Go gewesen. Wenn ein Film von Blumhaus publiziert wurde, dann würde ich behaupten, war das für mich eher so ein Grund zu sagen, ach nee, ich muss jetzt Paranormal Activity 4 nicht unbedingt sehen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, den gibt's wirklich. Oh Gott, und ja. Ich weiß nicht, schon wieder so ein Horrorfilm, wo sie irgendwelche Geister beschwören. Hm. Der hat 10% bei Rotten Tomatoes. Okay, habe ich mir gedacht. Insidious 3, ich fand den ersten ja schon schlecht. Das war für mich immer Blumhaus. Ja, okay. Und deswegen Kudos, dass sie auch sowas gemacht haben. Und es ist eher tendenziell eher die Ausnahme in ihrem Programm. Aber genau, es war ein Horrorfilm. Ich hatte Bock, den zu sehen, weil er als ungewöhnlicher Horrorfilm präsentiert wurde. Ja, okay. Und dann habe ich mich in Jordan Peele tatsächlich verliebt und Us direkt danach gesehen und Nope. Ah, und ich glaube, ich habe alle drei im Kino gesehen auch, weil ich halt echt, ich finde, er ist echt ein Talent und ich hoffe, er wird uns noch sehr viele Horrorfilme präsentieren. Ja, ich muss Nope dann wahrscheinlich auch einfach noch sehen. Wenn ich die beiden jetzt schon kenne, dann... Also kannst du sagen, du kennst sein ganzes Oeuvre. Ja. Aber... Offensichtlich es ist ja sowohl dieser Film als auch Us sind jetzt nicht so Instant-Hits für dich, ne? Also es hat nicht so komplett getroffen. Also der hier schon sehr viel besser als Us, muss ich sagen. Ja. Also der hier hat schon wirklich viel mehr aufgemacht. Ein paar Sachen sind off und da kommen wir zu, aber größtenteils ist er schon wirklich sehr stark, weil er einfach so loaded ist und man so das Gefühl hat, jeder Satz hat eine dritte Bedeutung noch und eine vierte und man hat irgendwie so 5 Layer, die man nach und nach entfalten kann. Das ist schon toll. Ich finde ja tatsächlich, ich mag Us lieber. Ich finde, Us ist der bessere Film. Und ich weiß, ich stehe damit ziemlich alleine da auf meiner Flur. Weil alle sagen, naja, Us war sehr gut, aber es konnte nach Get Out eigentlich nur abwärts gehen. Okay. Ich finde, bei Us ist die Gesellschaftskritik und das satirische Element verspielter und weniger eindeutig. Ich finde, Get Out hat... eine notwendige Eindeutigkeit im Grundthema. Natürlich gibt es nochmal diese Layer, die wir teilweise als Weiße auch nicht verstehen. Natürlich gibt es nochmal so Metaebene und so weiter. Mm. Aber in der Grundthematik gibt es so eine sehr krasse Eindeutigkeit. Es ist ohne jeden Zweifel, es geht um Rassismus. Ja. Es geht um Rassismus aus der weißen Mittelschicht und Oberschicht. Mhm. Und bei Us ist das deutlich subtiler, würde ich sagen, was thematisiert wird, dadurch auch ein bisschen offener. Und dadurch halte ich einfach Us für den, vielleicht tatsächlich, das ist sehr viele Filme großartig, ne? Mhm. Aber Us ist vielleicht der ein bisschen cleverere Film, weil er sich traut, ein bisschen weniger eindeutig zu sein, weniger geradlinig zu sein. Okay, das könnte vielleicht stimmen, aber für mich hat Us ja mehr den Horrorfilm-Gedanken noch nach vorne geholt, während das hier, finde ich, hier ist der Horrorfilm-Gedanke ein bisschen subtiler und vielleicht noch ein bisschen inhärenter in dem, was er erzählen will. Ja, na der Horrorfilm, also ganz banal ist es natürlich auch so die Stilistik. Es ist, wir haben fast keine Gewalt und fast keine großen Splatter-Effekte. Also es gibt so ein bisschen Schädel aufschneiden, ein bisschen Blut, wenn sie gegeneinander kämpfen, aber nichts, was man auch nicht in einem Actionfilm sehen würde. Genau, ja. Und der Horror ist halt auch dadurch sehr geerdet, dass es so eine, ohne viel Übernatürlichkeit, so eine sehr, sehr klare Entführungsgeschichte ist. Es würde auch als Psychothriller durchgehen, ne? Ja, absolut. Und ich glaube, deswegen komme ich mit dem Film auch viel besser klar als mit Us. Ich finde hier die Bilder sehr schön. Man hat sofort, jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder zurückgehen in die Hypnose-Szene, sie macht das mit so einem Silver Spoon, weißt du, so einem silbernen kleinen Löffel, wo man sofort den Kommentar drin sieht. Ja, die Weißen wachsen mit ihrem Silver Spoon im Mund auf und nutzen ihre Privilegien, um einfach rauszuholen, was geht, zu Lasten von der Minorität. Also abgesehen von dieser Hypnose-Szene ist jetzt nichts besonders Experimentelles, aber die Kamera schafft es sehr gut, diese unangenehme Nähe einzufangen. Mhm. Gerade bei Georgina finde sie ihre Szenen bekommt, da ist die Kamera sehr, sehr nahe dran. Aber auch bei Chris, also wir haben immer so das Gefühl, Chris ist in einen Raum gezwängt mit Menschen, mit denen er eigentlich nicht so nah sein will. Ja. Und die zwingen ihm eine Intimität auf, die er eigentlich nicht will. Und die zwingen ihm natürlich diese Intimität auf, weil sie sich in einer gewissen Sicht präsentieren wollen. Ja. Das wird halt umgesetzt, dass wir wirklich sehr viele Nahen von Chris auch haben. Wir sehen sehr viel von seinem Gesicht und auch sehr viel Nahen von den anderen. Wir haben, es ist wirklich ein Besitzbürgerhaus, es ist ein großes Haus. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass sie ganz oft in so kleinen, engen Räumen zusammengepfercht sind, weil die Kamera so dicht bei ihnen ist. Ja, okay, ja. Und dieses Unwohlsein, das zieht sich eigentlich, dieses nahe Unwohlsein zieht sich bis zur Gartenparty. Selbst in einer Gartenparty haben wir immer das Gefühl, die sind so aufeinander gedrückt, aufeinander gezwickt. Es gibt keinen großen Raum, sondern es ist alles sehr eng. Ja, so habe ich das nicht unbedingt gesehen. Aber wenn du es so sagst, bei den Szenen drinnen würde ich dir mitgehen. Draußen weiß ich nicht ganz genau. Das kann ich gerade nicht genau sagen. Und ansonsten ist es natürlich auch einfach sehr solides Handwerk, was wir sehen. Also, natürlich. Es ist jetzt nicht sonderlich experimentell, aber es trifft die Stimmung meiner Meinung nach ziemlich gut. Ja, also Kamera, sehr gutes Department. Die waren sehr gut. Und die Musik finde ich auch. Die Musik finde ich auch sehr gut. Spannendes. Ja. Es gibt diesen Hauptsong in Swahili. Mhm. Der sozusagen dann schon sagt, wenn man es denn verstehen würde, dass er da raus muss. Ja. Run, run, run. Sag's gerne, ich kann es nicht aussprechen. Michael Abels ist verantwortlich für die Musik und er Peel wollte schwarze Musik. Ja, natürlich. Die ganz klar diesen schwarzen Hintergrund hat und deswegen haben sie sich so sehr stark angelehnt an afrikanischer beeinflusster Musik. Das heißt viele Rhythmen und eben auch so ein bisschen so dieses Gospelhafte. Ja. Und es ist ungewöhnlich für einen Horrorfilm. Diese Art von Musik, die kennt man einfach nicht so, weil wir kennen halt normalerweise wirklich so diese von der klassischen europäischen Musik inspiriert Orchestrale. Ja. Und das macht es aber auch, das gibt ihm nochmal eine gewisse Intensität. Also jetzt mal von der Übersetzung her, nur so ein paar Worte. Brother, run, listen to the elders, listen to the truth, run away, save yourself. Ja. Da, natürlich ist es eine Botschaft, die wir, wenn wir es verstanden hätten, dann hätten wir den Film schon von Anfang an ein bisschen anders geguckt. Ne? Und dieser Film schreit natürlich die ganze Zeit Rennen. Also irgendwie ist dieses Renn-weg-Atmosphäre nicht mal Get Out halt. Ne? Genau, nicht mal im Horroraspekt. Schon von Anfang an, wenn er bei dieser Familie ist und denkst, oh mein Gott, was ist mit denen los? Mhm. Bitte geh da weg. Mhm. Es ist scheißegal, ob das psychopathische Killer sind. Du musst da raus. Das ist schrecklich. Selbst wenn sie einfach nur normale Buchhalter sind, das ist trotzdem schrecklich. Geh weg da. Aber es ist schön, dieser Titel, Get Out, der kommt ja eigentlich daher, dass Jordan Peele irgendwann ein Programm von Eddie Murphy gesehen hat und Eddie Murphy hat darüber geredet, dass man da als Schwarzer, wenn sowas in Horrorfilmen passiert, man eigentlich die ganze Zeit schreit, Alter, renn raus da, get out, was soll das? Das ist ein ganz berühmtes Klischee aus der Filmrezeption, dass das Schwarze im Kino sitzen und die ganze Zeit schreien, oh nein, du kannst doch nicht. In Scream 2, ja. Wir haben ja über Scream 1 gesprochen, Scream 2, der ja so einer dieser Metafilme ist aus dem Horrorbereich, ja. Im Beginn wird ein Kino gezeigt, wo eine Schwarze ermordet wird, die ganze Zeit schreit an der Leinwand, oh mein Gott, weg, weg, weg, Hilfe. Okay. Und dann wird sie aber ermordet, weil sie nicht drauf achtet, dass der Killer auch da ist. Okay. Also ein sehr beliebtes Klischee, wenn es um Horrorparodien geht. Okay. Wird das immer mal wieder gerne aufgegriffen. Ja. Auch ein bisschen rassistisch vielleicht. Ja, die Schwarzen, vielleicht. Die nicht die Klappe halten können, wenn sie im Kino sind. Es gab aber auch, muss man dazu sagen, eine Tradition von Schildern, auf denen Get Out stand, in Amerika an so Highways, an Städten. Zu Zeiten, wo das schwierig war als African American, wo es ganze Städte gab, in denen es einfach nicht gut Kirschenessen war für Schwarze. Und dann gab es echt Schilder, die da standen, auf denen stand Get Out. So ein fucking What the fuck? Wenn wir haben jetzt schon so ein bisschen über unsere Hauptfigur geredet. Lass uns mal über die beiden Hauptfiguren reden. Einmal Rosie und einmal Chris. Ich finde, dass der Film wahnsinnig davon abhängt, dass sie am Anfang absolut überzeugend ist als Freundin. Ja, total. Und das finde ich ganz, ganz, ganz beeindruckend, dass sie es schaffen, gleichzeitig mitzuliefern, was der Film ja eigentlich drunter liegen hat. Also du kannst ihn beim zweiten Mal gucken, kannst du sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich das anders, was sie sagt. Und trotzdem beim ersten Mal absolut davon überzeugt zu sein, dass sie die Gute ist. Ja, absolut. Es ist auch, also ich kann mich noch gut erinnern, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe ihr bis zum Schluss geglaubt. Bis zu diesem Moment, wo er die Bilder sieht und sie offensichtlich die alle... Ja. Ja, aber bis zu diesem Moment habe ich ihr geglaubt und selbst an diesem Moment war immer noch so ein Zweifel und erst wenn sie dann die Schlüssel hält und sagt, du weißt, ich kann dir die Schlüssel nicht geben, erst da denkt man, oh shit, weil also dieser Wechsel ist auch toll, ne? Sie ist so am Anfang wirklich einfach nur so die coole Hipster-Freundin, die aus der Stadt, mit der er zusammen ist und alles ist gut und dann, wenn sie wechselt zu dieser kalten Rolle, ja. Zu dieser eiskalten Killerin, total die das schon krass. Seit Jahren macht. Die dann Fruit Loops ohne Milch isst. Wie kann man es wagen? Ich finde das so eine süße Idee. Das ist eigentlich so eine blöde Sache. Natürlich ist sie nicht böse, weil sie Fruit Loops ohne Milch isst, aber dieses... Und dann den Rest des Films sehen wir sie auch in einer ganz komplett anderem Setup. Ne? Sie hat ganz andere Kleidung an, sie ist so hochgeschnürt, sie ist auch anders geschminkt. Hat anderes Licht bekommen und alles, ja. Und das funktioniert, dieser Übergang. Also es ist klar, es ist halt voll drauf. Es ist übertrieben, weil es einfach zum Genre auch dazugehört, zu übertrieben zu sein. Die Schauspielerin hat erzählt, dass sie immer mal wieder Leute vor sich sitzen hatte, die das nicht wahrhaben wollten, dass sie die Böse ist. Ja, es ist ja auch. Die gesagt haben, nein, die wurde doch gezwungen, oder? Die wird doch gezwungen, das zu machen. Und die Schauspielerin, nein, Diese Frau ist einfach nur böse. Ja. Die Schlechtheit in Person. Ja. Und es ist aber so viele halt nur Weiße, ihre Freunde oder ihres Umfelds oder Leute, die sie irgendwie in Gespräche verwickelt haben darüber. Nur Weiße. Schwarze haben nicht ein einziges Mal daran gezweifelt, dass sie einfach die Böse ist. Womit wir wieder zu Rod kommen. Rod steht stellvertretend für die, die es begriffen ja, haben. Ja, ja, natürlich. Rod weiß von Anfang an, dass sie lügt. Und auch wenn sie versucht ja wirklich alles, ne? Zuerst sagt sie, ah nein, Chris ist doch weggefahren, was ist denn los? Jetzt mache ich mir auch Sorgen. Also nein, die lügt. Mhm. Und dann schwenkt sie ja über und sagt, hey, Rod, du willst doch eigentlich mich haben. Sollten wir nicht zusammen sein? Und er die ganze Zeit, ey, Alter, die ist so böse. Ja. Und dann geht er, ich liebe das, wenn er bei der Polizei sitzt und dann erzählt, und er ist mit ihr dahin gefahren. Sie ist weiß. Und er sagt das so wunderbar mit diesem überzeugenden Ton dieser schwarzen Polizistin gegenüber. Und sie so, okay, Moment, ich brauche kurz Unterstützung. Klassisches Comedy-Trope, dann sind sie halt zu dritt da. Aber es ist so schön. Es ist, ich liebe Rod. Ich bin ein Rod-Fan, um das nochmal zu betonen. Die Sache ist die, dieses Polizistending da, wo er das erzählt und der das wirklich sehr gut erzählt, da hast du vollkommen recht. Dass sie ihn dann auslachen, ist halt so ein Trope, so typisch und so, ja. Also ich weiß nicht, er hat es vielleicht nochmal versucht, ein kleines bisschen anders zu machen, aber es ist trotzdem, es bleibt das gleiche Ding und man denkt sich, ja, ach komm, lass dir was Neues einfallen. Ich bin froh, dass sie es nicht erzählt haben, dass weiße Polizisten ihm nicht glauben. Das hätte man auch machen können. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen on-off gewesen. Ja, das wäre noch schlimmer gewesen, ja. Aber ja, vielleicht hätten sie auch einfach sagen können, okay, lass uns da hinfahren, da ist nichts Gutes. Weil es wäre natürlich konsistent für in die Richtung, in der Film dann steuert, nämlich dass er in diese optimistische Richtung steuert, dass er sagt, hey, wir machen hier jetzt keine Tragödie draus, sondern wir machen eine Empowerment-Erzählung. Ja. Und dazu würde es vielleicht besser passen, wenn sie dann sagen würden, shit, er ist bei einer Weißen im Vorort, die sind reich, lass uns da hinfahren, das geht nicht gut aus für ihn. Wär geil gewesen. Wäre auch geil gewesen, ja. Ich weiß nicht genau, was man hätte machen müssen und was irgendwie realistisch gewesen wäre, aber dieses Auslachen, realistisch wäre vielleicht gewesen zu sagen, ja, ist okay, wir nehmen das jetzt auf, leider können wir in der jetzigen Situation noch nichts tun, ist nicht lang genug weg und so weiter und so fort. Dann hätte man damit decent irgendwie umgehen können, aber ihn da auszulachen, ich weiß, keine Ahnung, es ist alles so typisch. Aber du nimmst so die ganze Unterhaltung aus dem Film raus. Du willst aus dem Film alles weggenommen, was Spaß macht. Ja, die Sache ist die, der ist ja sonst eben nicht so over-the-top-Comedy. Warum? Und das ist irgendwie dieser Clash. Es gibt Filme, die das schaffen, wie gesagt, aber dieser Film schafft es für mich nicht, diesen Clash ordentlich hinzukriegen. Aber er ist doch over-the-top. Ich meine, warum haben sie einen 50 Jahre alten Fernseher da unten stehen? Warum macht der eine Videokonfi mit jemandem über diesen 50 Jahre alten Fernseher? Das ist mein nächstes Problem mit dem Film. Das ist genau... Du willst Realismus an der falschen Stelle haben. Echt jetzt. Warum produziert man extra ein Video, das als Evidence gelten kann für das, was dir zählt wirklich im Fernseher übrigens? Das haben wir vor, das ist unser Plan, wir sind die Evil-Leute. Und wenn dieses Video irgendwann mal irgendeiner Polizei in die Hände fällt, sind wir geliefert. Weil es voll geil ist, so ein Video zu haben, weil die das natürlich so machen. Weißt die du? Weiße Oberschicht macht es so, wenn die psychopathische Killer werden, dann machen die ein Video, wo sie das ordentlich erklären. Nein. Schön geschnitten, schön gefilmt. Zu dämlich. Das geht nicht. Ich finde das, was Jordan Peele eigentlich vorhatte, viel, viel besser. Es gab an dieser Stelle, wo dieses Video kommt, wurde da unten, also für euch nochmal da draußen, die Situation ist so, er ist gefesselt, er hat inzwischen rausgefunden, dass die Familie ihm nichts Gutes will, ist gefesselt da unten an diesem Sessel und muss auf diesen Fernseher starren. Und dieser Fernseher erzählt ihm jetzt, was denn der böse Plan ist. Es ist so toll. Es ist so, also der James-Bond-Moment. So, das ist mein Plan. Muhaha. Nein, und du es kommst ist nicht, hier nicht mehr weg. Es ist nicht James Bond, sondern es ist dieses nette Video. Guten Tag, willkommen in unserer Nachbarschaft. Ja. Sie werden bald sterben. Es ist fantastisch. Ja, okay. Was Jordan Peele eigentlich an der Stelle wollte, was ich viel besser gefunden hätte, was rechtlich anscheinend schwierig war, weil das sehr teuer gewesen wäre, wenn er in Dauerschleife nur einen ganz bestimmten Song, nämlich You've Got a Friend in Me, immer wieder und immer wieder und immer wieder nur diesen einen Song und ihn damit mürbe machen. Ich fände das so gut. Das ist so ein guter Gedanke. Aber dann so ein blödes Video dahin zu stellen, nein. Ich finde das viel besser. Ich finde, das ist eine richtig süße Idee. Und es ist richtig schön, nochmal so diese Reminiszenz an das klassische amerikanische Vorort-Idyll, wo es natürlich so ein Video gibt. Jeder Vorort, der Häuser verkaufen will, hat genau so ein Video. Ja, ich und du weiß nicht. Und du willst ihn ja vorbereiten darauf, was passiert. Und du machst es auf diese freundliche Art. Also die Sache ist die, ich glaube, dass viele, also wie zum Beispiel Rod und die Polizei und dieses Video und noch ein paar andere Sachen, die so ein bisschen in die Comedy-Richtung gehen. Das sind alles lustige, für sich lustige Ideen, wo der Filmemacher einfach nicht widerstehen konnte, sie trotz der schlechteren Version für diesen Film einfach reinzubringen, weil er einfach zu viel Spaß daran hatte, das reinzubringen. Aber das Video hat doch auch diesen satirischen Unterton. Es geht doch um die reichen Amerikaner, um die reichen weißen Amerikaner, die sich die ihre Idee von Idylle und von richtigem Leben präsentieren. Und das macht man in so einem schönen Video. Und so ein schönes Video zeigt man natürlich auf einem schönen Fernseher. Und das kann kein 16:9 Flachbildschirm sein. Das muss so ein Fernseher sein. Auf jeden Fall, das hast du recht. Ich finde viel besser die Trophäe darüber, die da hängt. Ja. Die sofort sagt, du bist übrigens eine Trophäe, wie du dort sitzt auf diesem Sessel. Wie krass ist das denn? Man braucht auch eine Waffe. Aber weißt du, warum die Trophäe da hängt? Weil das einfach der Hobbykeller ist, der umfunktioniert ist. Ja, natürlich. Und ja, ja. Jeder weiß, der so wohnt, hat auch so einen Hobbykeller. Ja, na klar. Auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch gut, dass es der Hobbykeller ist. Und dass er natürlich dieses Geweih nutzen kann, um die Leute umzubringen. Das finde ich auch nochmal gut. Ja. Und ich finde dann halt auch so, also natürlich ist es drüber, aber das wird ja auch so schön eingebettet in diese Erzählung dann nochmal, okay, warum Schwarze? Warum entführen wir schwarze Leute? Und die Erklärung ist nicht zufriedenstellend, die gegeben wird im Film. Und weil offensichtlich, und das ist ja halt auch so ein Teil dieses Rassismus, es gibt einfach keine zufriedenstellende Erklärung. Die Täter kriegen es nicht hin, ihren Rassismus zu rechtfertigen. Ja, ja. Und deswegen gibt's da eine riesige Ansammlung an Strohmännern. Und jeder präsentiert so seine Strohmänner und der Kunstkurator, der ja in seinen Körper einfahren soll, sagt halt, mir ist vollkommen egal. Aber das sind halt auch Strohmänner, die aufgebaut werden, ne? Und man hat so das Gefühl, ja, und jeder hat für sich so eine Erklärung, warum entführen wir die Schwarze? Aber so dieser obvious Fact, wir sind fucking Rassisten, ja, ja, der wird nicht ausgesprochen, das finde ich toll. Ja, ja, das ist super, auf jeden Fall. Wollen wir über die Partyszene mal reden? Weil das ist schon echt hart. Also, das ist natürlich die Szene, wo es am obviousten ist, ne? Wo die eine Frau so richtig auf ihn zukommt und sie ihn antatscht und die Muskeln spürt und sagt, ist es denn wirklich wahr? Die schwarzen Männer im Bett, sind die wirklich besser? Oh, fuck, Alter. Und ganz viele solche Situationen, ne? Ja, Tiger Woods. Es gibt dieses tolle Tiger Woods Gespräch, wo jemand sagt, dass er so Golf mag und dass er natürlich Tiger Woods mag. Und Black is in Fashion wird irgendwann mal getroppt. Dann gibt's diesen Asiaten, der irgendwann es gibt tatsächlich so einen kurzen Umschlagmoment, wo Chris in die Offensive geht, das ist nämlich, wenn dieser Asiate, was fragt er nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendwas sagt er. Und dann sagt, wie die Erfahrung als Schwarzer ist oder so in dem Raum und dann sagt Chris, hey, Logan, nämlich diesen anderen, der da ist, sag du doch mal was dazu und versucht irgendwie so den Raum zu öffnen und zu sagen, okay, jetzt thematisieren wir mal Rassismus, was natürlich vollkommen in die Hose geht. Ja, natürlich, weil keiner von denen dieses Experience wirklich mit sich rumträgt. Aber es ist wirklich übel, also er stolpert so von einer schrecklichen Begegnung zur nächsten und du denkst so, okay, jetzt haben wir das Maximum an ekelhaftem, wohlwollenden Rassismus erreicht. Nein, da geht's noch eine Stufe drüber. Was ich krass finde und sehr, sehr gut gelöst und dann leider torpediert wird von dem Blitz, ist dieser eine, den er dann fotografiert, weil er das Gefühl hat, ihn Logan zu kennen oder irgendwie, dass der sich auch sehr seltsam verhält. Logan, der wird so wahnsinnig gut gespielt, finde ich. Ja. Dieser von sich selbst detachte Typ. Ja. Wenn man dann weiß, dass jemand anders drinsteckt in dem Körper, dann versteht man das Spiel nochmal ganz anders und viel besser. Aber schon, wenn man es nicht versteht, denkt man, wow, wie geil, was spielt er da? Wie weird und wie gut gemacht. Es ist wirklich crazy. Lakeith Stanfield. Das ist einer, bei dem man wirklich wissen will, was bei ihm los ist. Ja. Das ist wirklich gut. Und es gibt leider nicht so wahnsinnig viele gute Schauspieler. Ich finde die Hauptfigur, also der Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya total gut. Die Schauspielerin, die Rosie spielt, ist total gut. Allison Williams. Und eben dieser, der den Logan spielt. Ja, Lakeith Stanfield. Die drei würde ich nach vorne holen. Ja. Und vielleicht Rod noch. Nein, hey, du hast die ganze Zeit gesagt, dass du Rod nicht magst, die Figur. Du kannst jetzt nicht. Natürlich kann ich den Schauspieler trotzdem gut finden. Natürlich, das, was er machen soll, macht er sehr gut. Lil Rel Howery, der auch eher, glaube ich, eher ein Comedian ist. Ja, das passt. Auf jeden Fall finde ich leider, dass die anderen, die sind okay, also solide Schauspieler, aber für das, was sie spielen müssten, sind sie leider, da ist nicht genug da. Ich finde, die liefern alle solide ab. Also sie bringen alle das, was sie bringen müssen. Und ja, es gibt dieses, die weißen Rollen sind tatsächlich runtergefahren, was ich ganz spannend finde. Die spielen wenig. Ich glaube, die spielen aber auch durch die Story bedingt wenig. Die müssen auf einem gewissen Niveau sein, aber dürfen da nicht drüber gehen, weil sie sonst eben dieses Setup kaputt machen würden. Und zum Beispiel Bradley Whitford, ja, der den Dean Armitage spielt, also den Vater. Mhm. Ist wirklich ein guter Schauspieler, ne? Der hat West Wing gespielt und ja. Der macht natürlich wenig. Der spielt einfach, der zieht halt diese Nummer durch des reichen Patriarchen, ja, der sich sehr gemütlich gemacht hat in seinem Haus. Aber mehr sollte der auch nicht machen. Würde der drüber gehen, würde da wirklich was verloren gehen. Nein, aber ich finde, innerhalb dessen, was er machen muss, hätte er noch mehr treffen können und noch mehr Schärfe bekommen können, ohne dass es da rauskatapultiert aus dem, was er sein soll. Ich weiß nicht. Und Catherine Keener, die Missy spielt, ja, die macht halt einfach, die hat einen sehr zurückgefahrenen Job. Hm. Aber ich finde, das trägt zu der Atmosphäre bei, dass die sich alle so awkward verhalten. Ja. In wenigen kleinen Gesten. Und dass wir aber gerade dadurch, dass wir diese wenigen kleinen Gesten auch so als awkward wahrnehmen, dass wir sehr viel Empathie empfinden für Chris, weil er einfach die ganze Zeit durch diese awkward silence laufen muss. Es gibt ständig diese Momente, es wird was Rassistisches gesagt, was nicht rassistisch gemeint ist, aber doch rassistisch gemeint ist. Mhm. Und dann gibt es dieses unangenehme Schweigen und dann gibt es diesen Moment, wo er und Rose sich angucken. Und das ist einfach, und wenn das zu viel wäre, was sie machen würden, dann wäre es halt, dann würde dieses subtile satirische Moment verloren gehen. Ja. Ich würde noch einmal Betty Gabriel, die Georgina spielt, anführen. Die hat einen wahnsinnig schweren Job. Ja. Ne, die muss in dieser einen Szene zwei Personen spielen. Die eine kämpft gegen die andere, um da irgendwie rauszukommen, um die Warnung wenigstens loszuwerden. Der andere Schauspieler darf ja wenigstens einmal rausbrüllen, Get Out. Ja. Aber sie darf nicht und sie muss dann da mit der einen Träne und sich die ganze Zeit versuchen zurückzuhalten. Sie hat einen schweren Job, zugegeben. Aber so richtig hat sie es auch nicht geschafft, finde ich. Sie ist halt, also bei ihr wiederum finde ich, sie gehört halt eher zu den Rollen, die so ein Stück drüber sind. Wo ich es aber auch dieses drüber, ich nehme das einfach mit, weil der Film ab einem gewissen Punkt einfach den Boden der Realität verliert. Man fragt sich ganz lange, was ist mit ihr los? Man merkt nur, dass sie sich weird verhält. Hm. Und dann denkt man am Schluss, das ist mit ihr los. Hm. Und dann, ja, natürlich ist es drüber, aber das ist okay. Ich würde das einfach, ich glaube, ich mache auch einfach die Qualität dieses Films nicht so sehr an den Schauspielleistungen fest, weil ich nicht übermenschliche Schauspielleistungen von einem ganzen großen Cast erwarte, weil einfach da, die abliefern müssen, die liefern richtig gut ab. Und ja, das Daniel ist halt, Kaluuya. Genau. Und Daniel Kaluuya und Allison Williams, die liefern einfach ab. Ja. Und die anderen machen das, was sie machen müssen. Ja. Und das funktioniert dann in dem Rahmen. Und Rod ist der Geilste. Was ich noch schwierig finde, ist, dass es ausgerechnet ein fucking Kamerablitz ist, der ihn plötzlich rausholt und dann ist er plötzlich wieder sich selbst oder was oder halb, ja, oder nicht oder was. Nicht schwer zu verstehen, oder? Na komm, ein Kamerablitz, was? Ja, du brauchst kommt mir sehr billig vor, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen auf einen Effekt, aber... Das ist das Genre. Ja, das ist vielleicht. Das ist sowohl das Genre der Satire als auch des Horrors. Ja, das kann sein. Ja, naja, okay. Ich fand tatsächlich, ein paar Mal kommt bei dem Ding tatsächlich die, und ich weiß nicht, wie sehr Jordan Peele das wollte, ob er das geil findet, aber es kommt so ein bisschen diese Blumhaus-Fake-Jumpscare. Ah, ja. Freude durch, die mich tierisch nervt. Ich hasse Fake-Jumpscares. Hm. Weil, wenn man die Musik weglässt, dieses dann stellt man fest, dass die Szene überhaupt nicht gruselig ist, weil einfach nur eine Person vorbeigeht. Ja, genau. Und das nervt. Und das macht Jordan Peele auch in Us und in Nope dann ein bisschen weniger, Gott sei Dank. Mhm. Ich finde, Fake-Jumpscares sind echt das Letzte und sind so die Pest im aktuellen Horrorkino. Ja. Ist besser geworden mittlerweile, aber es war eine Zeit lang was richtig ätzend. Und das macht er auch. Die haben mich genervt ein bisschen. So gerade mit Georgina wird einfach ein Jumpscare gemacht, wenn sie lächelnd dasteht oder durchs Bild läuft und es ist einfach so überflüssig. Du musst in dem Moment nicht die Geigen kreischen lassen, um den um dein Publikum zu erschrecken. Das ist einfach überflüssig. Was ich wiederum sehr effektiv finde, ist, wenn der Gärtner einmal auf uns zugerannt kommt. Das ist krass, weil man weiß nicht, rennt er weg? Rennt er auf ihn zu? Will er ihn angreifen? Ja, ja, ja. Und er rennt einfach nur an ihm vorbei. Im letzten Moment schwenkt er ab. Ja. Aber es ist so krass. Ja, das fand ich auch eine geile Szene. Also musst du auch erstmal, also diese Nerven zu behalten. Du stehst ja nicht wirklich da als Zuschauer. Aber ja. du hast das Gefühl, an Chris' Stelle dazustehen und oh, oh, oh, okay, was passiert da? Ja. Das ist schon crazy. Kommen wir zur Gretchenfrage für dich, wenn es um einen Horrorfilm geht. Hm. Wie hältst du es mit der Gewalt in diesem Film? Ist es okay oder gibt es einen Moment, wo du sagst, zu viel? Nö, ist okay. Also ich würde es vollkommen okay finden. Es gibt ja im Grunde nur am Ende, wie er die Leute dann umbringt. Und vielleicht haut er mal ein, zwei Mal zu viel auf die Leute drauf, aber eigentlich kann ich es auch verstehen bei dem, was er erlebt hat. Warum nicht? Es dauert tatsächlich, also wir sind, wenn die Gewalt anfängt, es sind noch 15 Minuten. Ja. Also es ist wirklich nur am Schluss. Der Film ist die ganze Zeit so als irgendwie zwischen Satire und Psychothriller. Und am Schluss gibt es dann zwei, drei Gewaltszenen. Der Bodycount ist auch sehr überschaubar. Ja, die Familie wird halt gemeuchelt. Ja. Und wir sind dann alle überrascht, dass Chris überlebt. Mhm. Du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, was du vom Ende hältst. Lass ja. uns mal über das Ende reden. Ja, lass uns mal über das Ende. Also das Ende. Es gibt ja eine Alternative. Ja. Jordan Peele hat nicht nur eine Alternative geschrieben, er hat 20 oder so geschrieben. Und das eine Ende, was er mal geschrieben hatte, war, dass die Polizei tatsächlich kommt. Und er dann wirklich verurteilt wird und im Gefängnis sitzt. Und dann aber wenigstens noch sagt, ja, aber ich habe sie aufgehalten. Dieses Ende kann man auch auf YouTube gucken. Ah, das habe ich nicht gemacht. Verdammt, das wollte ich noch tun. Hast du geguckt, ja? Ja. Und? Was sagst du? Ich mag das Originalende lieber. Also ich mag das Ende, was im Film gelandet ist, lieber. Ja. Aus dem ganz banalen Grund, weil es überraschender ist. Ja. Weil diese ganzen Enden, die man machen könnte, die negativ sind und pessimistisch sind, sind alles das, was das Publikum erwarten würde in einem solchen Film. Das ist so Night of the Living Dead 1968, Achtung Spoiler, wo am Schluss der Schwarze dann von der Bürgerwehr erschossen wird, die Zombies niederknallt und nicht unterscheidet. Ja. Das ist einfach das, was man erwartet bei dieser Art von Satire und Gesellschaftskritik. Und ich find's gut, dass der Film nicht diesen leichten Weg geht. Ja. Sondern uns auch, ja, natürlich präsentiert er uns damit ein fröhliches Ende. Rod kommt zur Rettung. Es gab ein Screening, wo ein Haufen nun Schwarze drin saßen und das Ende, als sich das andeutete, als die Polizei kommt, sind schon ein paar aufgestanden und haben gesagt, oh Gott, jetzt will ich dieses Ende sehen und wollten schon gehen. Und dann kam aber Rod aus diesem Polizeiauto und alle so, yeah! Ja. Und haben sich tierisch gefreut. Und das ist natürlich, das spricht für das Ende tatsächlich. Also das ist jetzt nur sinnbildlich dafür, aber ich verstehe, warum man das Ende macht so. Aber mich hat halt Rod die ganze Zeit schon so gestört, dass ich dann denke, weiß jetzt auch nicht irgendwie. Rod ist der Beste. Das Ding ist, dass das Ende sich ja tatsächlich dann doch schnell, also du sagst, es sind nur 15 Minuten und ich bin auch dankbar, dass nur 15 Minuten Gewalt passieren, aber das bedeutet auch, dass du einen relativ langen Film innerhalb der letzten 15 Minuten versuchst zu cutten, also das Ende zu finden und irgendwie, weiß nicht, für mich ist das alles so hinterhergestolpert hinter dem all den losen Fäden, also es sind keine losen Fäden, das stimmt nicht, aber hinterhergestolpert hinter der Geschichte, dass er irgendwie, ich habe das Gefühl, er beeilt sich sehr, das Ganze zu beenden. Also seltsam, ein bisschen seltsam. Und dann kommt Rod eben für mich auch so nur als, okay, wir machen jetzt eine Pointe und dann ist gut. Und irgendwie weiß ich nicht, ob das der Film verdient hat, dass er einfach nur eine Pointe bekommt am Ende. Es kommt halt sehr kompakt rüber am Schluss. Wie gesagt, sind die letzten 15 Minuten sind ein Ausbruch. Ja. Und noch einmal der Kampf gegen die Familie und dann kommt schon Rod und rettet ihn und es ist vorbei. Ich find's gut. Ich finde, das ist so ein, ja, es geht sehr schnell, es ist kompakt. Man hat das Gefühl, jetzt will der Film zu seinem Ende rasen. Ja. Es gibt einfach diesen Yeah-Effekt. Und ich glaube, dieser Yeah-Effekt ist viel cooler als alles, was man sonst an Drama und Tragödie erzählen könnte. Ich mag den, der passt auch, finde ich, zur Grundstimmung von dem Film. Ich finde, dass der Film so viel schöne Substanz aufmacht mit ganz vielen tollen Themen. Der Sunken Place als Sinnbild für, wir werden totgeschwiegen in der Gesellschaft. Wir können noch so laut schreien, wir werden nicht gehört, weil einfach das System nicht dafür da ist. Ich finde das so gut und es gibt so viele gute Illustrationen da drin, im Subtilen und auch weniger subtilen, sagen wir es so. Und so viele tolle Ideen, aber diesen Comic Relief da rein zu flanschen, passt für mich an der Stelle einfach nicht. Und deswegen das Ende auch. Ich hätte eine Idee für ein Ende. Oh, ja, dann pitch mal, bitte. Die auch ein bisschen an etwas angelehnt ist, was er auch mal, Jordan Peele auch mal so ein bisschen überlegt hatte. Nämlich, dass irgendwann, also es gibt einen Zeitsprung und wir kommen an eine Situation, wo jemand, der ihn kannte, der Chris kannte, auf Chris zugeht und ihn erkennt und sagt, ah, du, gut, dass ich dich treffe, Chris. Und Chris dann sagt, ich weiß nicht, von wem sie reden, aber ich bin's nicht. Das ist halt auch, fällt für mich auch so in den Bereich, nicht so überraschend. Ja, weiß ich nicht. Die Sache ist die, ich fänd's trotzdem spannend, wenn eigentlich die Leute auch umgebracht sind von der Familie. Also die ganze Familie ist ausgerottet, wie er das ja gemacht hat. Das heißt, das ganze Ding geht auch nicht weiter, aber er ist ja schon hypnotisiert. Und irgendwann mal ist das getriggert worden und er geht als einziger Überlebender mit dieser Hypnose noch durch die Gegend. Und das fände ich ein sehr interessantes, tragisches Ende, was aber gleichzeitig bedeutet, dass es nicht weitergeht. Dass sein Opfer ist sozusagen trotzdem sinnvoll. Weißt du? Ja. Finde ich besser, als wenn er im Gefängnis landen würde, weil das dann, ja, obvious Polizei und so weiter, Kritik, aber irgendwie interessanter. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde, dieses Ende hat halt diesen Empowerment-Moment. Und die Enden, die da sind, die auch, du hast ja jetzt angelehnt an dieses eine Ende, von wo Rod nochmal versucht, seinen Freund zu retten und der dann sagt, ich kenne sie nicht. Ich finde, diese Enden haben halt alle so dieses so erwartbare, ja, okay, jetzt, sie haben ihn klein gekriegt und das ist deprimierend, aber das ist wie so ein Horrorfilm. Also ich verstehe total den Gedanken des Empowerments, natürlich. Du hast natürlich recht, dass es irgendwie cool ist und auch vielleicht für die Zeit auch wichtig ist. Und das sagt ja auch Jordan Peele, ne, dass er sich umentschieden hat, weil er gemerkt hat, ah, okay, das passt jetzt besser in die Zeit, in der wir uns bewegen und das Publikum kriegt die Kritik ja schon mit, allein weil die Polizei kommt und die Polizeilichter zu sehen sind. Da geht ja das Kino schon los in den Köpfen der Zuschauer. Ja. Dann muss ich es nicht noch bedienen, genau, sondern kann gleich noch ein optimistisches, empowerndes Ende hinterher schieben. Ich verstehe den Gedanken, aber irgendwie, ich weiß nicht. Naja, wollen wir in unsere Top 3 hinübergehen? Lass uns mal in unsere Top 3 springen. Unsere Top 3. Wir befinden uns in einer Top 3 und zwar Top 3 Hypnose in Filmen. Du hast erst sehr, sehr kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen gesagt, ja, übrigens, Top 3 Hypnose. Naja, wir haben beide, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn der Film nicht von einem von uns kommt, sondern von außerhalb. Eigentlich müssten wir sagen, Liz, nächstes Jahr, wir freuen uns sehr auf deinen Vorschlag nächstes Jahr, ja, zu deinem Geburtstag. Gib uns eine Top 3, egal wie schräg die ist. Muss auch gar nichts mit dem Film zu tun haben, den du uns vorschlägst. Ja. Wir brauchen Input. Aber ich finde Hypnose ganz cool. Also ich finde, ja. Es ist ein spannendes Thema und es ist auch ein Thema, das in Filmen oft benutzt wurde und wird schon immer. Und es gibt sehr viele Filme mit Hypnose, die auf komplett unterschiedliche Weise die Hypnose darstellen. Mal gut, mal weniger gut. Mhm. Aber auf jeden Fall spannend. Und ich bin auch ganz glücklich mit den Dingern, die ich gefunden habe. Okay, ich bin wieder mal im kindlichen Gemüt gelandet. Und zwar kann ich mich auf Platz 3 nicht wirklich entscheiden zwischen Aladdin und Dschungelbuch. Aladdin ist ja der Jafar, oder wie heißt er? Ja. Der mit seinem Stab da hypnotisiert. Und bei Dschungelbuch ist es halt die Schlange, die da diese hypnotischen Augen bekommt. Ja, sehr schön. Was ich total süß und total schön finde. Das macht sofort so ein, naja, Kindheitserinnerungen auf, ne? Ja, cool. Ja, Disney kann gut Hypnosen. Also gerade mit diesen schönen großen, also Cartoon-Augen, kann man sehr viel Hypnose machen. Mein Platz 3 ist ein Film aus dem Jahr 1969, Der Tätowierte, The Illustrated Man, wo weniger durch eine Person hypnotisiert wird und mehr durch die Tattoos, durch die Bilder auf der Haut. Und dadurch hat ein Typ, der, also ein Wanderer begegnet einem tätowierten Wanderer und die unterhalten sich und sitzen dann zusammen und der tätowierte Wanderer sagt, Vorsicht, meine Tattoos sind gefährlich, sie bewegen sich. Und der andere glaubt das natürlich nicht und guckt sich die Tattoos an und dann werden so Visionen in ihm ausgelöst und dann werden so Science-Fiction-Kurzgeschichten erzählt, die so ein bisschen Black Mirror, ein bisschen Twilight Zone, irgendwas dazwischen, ein bisschen sehr, sehr viel 1969 psychedelisch. Und genau, toller Film. Okay. Ich habe Auf Platz 2, Asterix erobert Rom. Schau mir in die Augen, bei Isis und Osiris, du bist ein Hund, du bist ein Hund. Es ist toll, dass du das sofort zitieren kannst, Flo. Ich find's toll. Wir haben den auch gesehen, wir haben darüber auch lange gesprochen. Ja. Es gibt eine Episode, das ist eine unserer All-Time-Episoden, ne? Ja. Die meisten ZuhörerInnen hat diese Episode, also eine der Episoden mit den meisten ZuhörerInnen. Ja. Asterix zieht offensichtlich, wir sollten nur noch Asterix-Filme besprechen. Ja, aber geil, ich musste auch an den denken, dachte dann, ach nee, der ist so albern, den will ich nicht drin haben. Liebe die Szene, das ist eine der besten überhaupt, der besten Hypnose-Szenen der überhaupt der Filmgeschichte. Cool. Aber wenn er sich dann selbst hypnotisiert und glaubt, er wäre ein Schwein, warum wachsen ihm Haare und Hauer? Wie funktioniert das? Na, wie kann der eine plötzlich fliegen, weil er ein Vogel genau, ist? Genau, die wichtigen Fragen. Ich find's mein toll. Platz 2, auch ein Film, über den wir gesprochen haben, nämlich Oldboy. Ja, genau. Von Park Chan-wook. Hm. Großartig und der Film, rund um den Film, der Film ist so eine Rachegeschichte und die Hypnose spielt eine sehr zentrale Rolle, weil unser Protagonist hypnotisiert wurde und zu Sachen gebracht wird, die er eigentlich nicht machen will und das ist ziemlich düster erzählt und es kommt immer mal wieder zum Vorschein, was da genau passiert ist und am Schluss gibt es einen großen Plot-Twist und es ist einfach eine wundervoll abgefuckte Hypnose mit einem echt bösen Twist. Ja. Ich habe auf Platz 1 das Kabinett des Dr. Caligari. Oh ja. Ja, sehr cool. Das ist auch einer der Filme mit großem Plot-Twist am Ende. Sollte man sich angucken. Wir haben auch darüber geredet. Haben wir auch. Wir haben heute meine Güte, wir haben nur Filme, die wir schon besprochen haben. Mein Platz 1 ist auch ein Film, über den wir schon geredet haben. Das wäre? Der Spiegel von Andrei Tarkowski. Ah. Der startet mit einer Hypnose, wo einem Menschen das Stottern weggebracht wird. Aber sinnbildlich startet der Film mit einer Hypnose fürs Publikum, das darauf eingestimmt wird, sich jetzt auf einen sehr merkwürdigen Trip einzulassen. Ich glaube, du fandst den Film ganz okay, aber du hast auch damit gekämpft. Es gab so ein paar Probleme. Wir haben damals mit Markus drüber gesprochen. Nee, das war Stalker. Das war Stalker. Mit Markus haben wir über Stalker gesprochen. Stimmt. Den Spiegel habe ich dir früher gegeben. Das ist auch schon lange her, dass wir über den geredet haben. Ja, Serkalo. Genau. Im Original. Stimmt. Okay. Zurück zu unserem Film. Das war eine schnelle Liste, hör mal. Sehr schnelle Liste. Ich könnte noch so ein paar Honorable Mentions reinwerfen. Ja, mach mal. Also ich fand ja die Hypnose-Szene aus Good Will Hunting, die auch so total übertrieben sind, fand ich sehr witzig. Keine Ahnung. Es gibt eine Hypnose-Szene, in der Matt Damon, der Will spielt, macht, als würde er hypnotisiert werden und dann den Psychiater, der ihn versucht zu hypnotisieren, einfach verarscht. Okay. In Donnie Darko gibt es eine sehr coole Hypnose-Szene, die irgendwie auch so zwischen düster und witzig ist und mit einer angedeuteten Masturbation endet. Okay. Es gibt einen Geisterfilm mit Hypnose, der heißt Echoes. Da wird der ist auch aus dem Jahr 2000er irgendwie, da wird ein Mann hypnotisiert und hat danach Visionen von einem Geist, den er sieht. Und die Hypnose hat das halt ausgelöst, dass er diese Visionen hat. Genau, den Trans, gefährliche Erinnerung, relativ neuer Film aus dem Jahr 2013, was auch schon 11 Jahre her ist, von Danny Boyle, wo auch ein Heist-Movie mit einer Hypnose, die sehr zentral ist. Ja. Auch ein cooler Heist-Thriller, der auf jeden Fall Spaß macht. Und es gibt eine wirklich düstere Hypnose in Antichrist von Lars von Trier, vor allem, weil da so dieses Machtgefälle zwischen Mann und Frau eine große Rolle spielt. Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott. Ich stehe auf Hypnose. Ich finde, Hypnose ist auch grundsätzlich ein ziemlich spannendes Thema. Und um vielleicht noch eins zu nennen, Schatten der Vergangenheit, wo eine Frau unter Hypnose in ein früheres Leben zurückreist. Also auch so sehr fantastisch. Mystery-Film mit einem interessanten Plot-Twist Anfang 90er Jahre. Das war unsere Top 3. Okay, zurück in unserem Film. Ich finde, das Tolle an diesem Film ist auch, dass alle einigermaßen intelligent durch den Film durchgehen. Es gibt so viele Horrorfilme, wo man irgendwann zwischendurch sagt, oh mein Gott, die sind einfach nur doof und deswegen sind sie in dieser Situation. Ich finde, hier sind alle folgerichtig und intelligent in ihrer Art und Weise mit Dingen umzugehen. Die sind alle unsympathisch, also bis auf unseren Hauptcharakter, aber in sich kohärent und intelligenzbegabt, sagen wir es so rum. Ja. Und machen nicht nur für den Plot dumme Sachen. Ja, unser Hauptcharakter verhält sich ja auch logisch. Und es gibt ja auch den Moment, wo er wirklich einfach nur weg will und dann klappt's nicht. Ja. Und wir sehen, dass er wirklich drum kämpft, da wegzukommen und es klappt einfach nicht. Ja. Ich finde auch, dass das total folgerichtig ist, dass er irgendwie ihr dann zwischendurch nochmal kurz vertraut. Sie sind ja am See, Und es ist eine schwierige Szene, ne, dass sie da dann einmal sagt, ja stimmt, irgendwie habe ich auch das Gefühl, meine Eltern sind ein bisschen irre geworden und lass uns dann vielleicht das Ganze nicht mehr allzu lang machen, aber wir gehen nochmal nach Hause vielleicht. und das ist so gut inszeniert, dass man ihr immer noch traut. Man traut ihr so lange und es ist wirklich hart und es ist dann so böse, wenn sie umschwenkt von diesem verzweifelten, ich weiß nicht, was los ist, zu... Hey, du weißt doch, du kommst ja nicht raus. Das Krasse ist, ich habe zwischendurch schon gedacht, vielleicht hängt sie da auch irgendwie mit drin. Und dann habe ich mich aber sofort vom Film wieder überzeugen lassen, dass sie das nicht ist. Ja. Also den Gedanken, so rein intellektuell kann man sich das schon mal kurz erschließen, dass das vielleicht eine Option ist. Aber der Film schafft es sofort, einen wieder einzulullen. Das finde ich wirklich daran sehr gut gemacht. Auf jeden Fall. Also du ziehst trotz deiner Kritik an einigen Punkten eher ein positives Fazit, habe ich es gesehen. Ja, definitiv. Also ich würde schon sagen, das ist auch ein Film, der tatsächlich in die Liste muss man sehen gehört, weil der Themen aufmacht, die einfach in der Form sonst kaum besprochen werden. Über die man sich einfach mal Gedanken machen kann. Ja. Und über die man sich Gedanken machen kann, ohne dass man sowieso schon da drin steckt, wie das bei meisten Filmen so ist, ne? Preaching to the Choir, den Film gucken sich nur die Leute an, die sowieso schon Bescheid wissen. Aber in diesem Fall ist es ja diffiziler. Und wie wir am Anfang festgestellt haben, gucken wir als Weiße uns den Film an und stellen fest, ja, es gibt da durchaus noch ein paar Baustellen, die uns betreffen, die wir vielleicht einfach auf jeden Fall immer wieder und immer wieder angehen müssen. Ich glaube, es ist wirklich diese Mischung aus, also du hast ein ernstes Thema, du hast ein Thema, worüber man auf jeden Fall reden sollte. Ja. Aber du präsentierst das Thema eben als wirklich unterhaltsamen, satirischen, klasse Horrorfilm. Ja. Und das ist einfach eine schöne Mischung. Ja, ich bin sehr glücklich damit. Auch wenn ich Us ein Quäntchen besser finde. Ich finde beide Filme sehr stark. Und Jordan Peele hat mit Nope dann dem dritten Film dieser Reihe bewiesen, dass er keine Eintagsfliege ist, sondern dass er wirklich was kann. Okay, danke Liz. Vielen Dank Liz für diesen tollen Vorschlag und lass dich richtig gut feiern, ne? Feier schon Geburtstag. Ich hoffe, du hast den wundervollsten Tag der Welt gehabt, weil wir veröffentlichen einen Tag nach deinem Geburtstag, wenn wir das jetzt mal so sagen dürfen. Vielleicht veröffentlichen wir mal einen Tag früher, damit so, wir Liz oder Geburtstag sind wir matchen. Vorher oder nachher? Wir gucken nochmal, wir versuchen deinen Geburtstag zu matchen. Das heißt, wenn du das hörst, ich hoffe, du hörst es nicht an deinem Geburtstag, das wäre echt traurig. Ich hoffe, du feierst einfach und hörst es ein oder zwei Tage später. Hattest hoffentlich die Party deines Lebens und bist jetzt ordentlich verkatert, um gleich zu hören, was der nächste Folge kommt. Nämlich nächste Folge haben wir auch einen Publikumswunsch. Ah ja, stimmt. Ja. Okay, dann bleibt noch kurz dran, hört euch den Jingle nochmal an und dann erzählen wir euch, was wir nächste Woche machen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Wir suchen gerade ganz verzweifelt. Irgendein Mensch hat uns vorgeschlagen, einen Takeshi Kitano-Film zu machen. Wir finden aber nicht mehr, wer das war. Falls du das zufällig hörst, melde dich, weil wir wollen natürlich nicht, wir wollen natürlich Credits an der Stelle auch anbringen, wo sie angebracht sind. Wir werden nächste Woche einen Takeshi Kitano-Film, entweder ist es ein Publikumswunsch oder wir halluzinieren gerade ganz massiv. Nein, es ist ein Publikumswunsch. Und zwar hatten wir uns überlegt, welchen wir nehmen können und dann sind wir doch gelandet bei, also wir hatten so ein paar zur Überlegung, zur Auswahl, und dann sind wir gelandet bei Kikuchiros Sommer aus dem Jahr 1999, der, glaube ich, eher ein ungewöhnlicher Kitano-Film ist, weil es sich nicht um einen düsteren Thriller handelt, aber andererseits hat Kitano ja auch alles gemacht, darüber werden wir ganz viel reden müssen, von Game Show, wo viele Leute ins Wasser fallen. Stimmt. Takeshis Castle. Ach so. Das ist Takeshi Kitano. Oh mein Gott. Und dann hat er gleichzeitig wirklich diese düsteren, brutalen Yakuza-Thriller gemacht. Und Kikuchiros Sommer, übrigens, wie wir rausgefunden haben. Kikuchiros Sommer ist nochmal was komplett anderes und ich habe es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen jetzt. Auf jeden Fall werden wir nächste Woche über den reden. Das heißt, wir reisen wieder nach Japan. Wir schauen uns eine Tragikomödie an aus dem Land, aus den späten 90ern und ich freue mich da sehr drauf. Also es ist kein Yakuza-Thriller? Es ist kein Yakuza-Thriller. Okay. Freut euch auf Takeshi Kitano nächste Woche und uns, wie wir versuchen, japanische Namen richtig auszusprechen und daran scheitern. Das wird so schlimm werden. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder, weil ihr werdet ja alle wieder einschalten, weil ihr alle 20, wie viele sind inzwischen? Aber wir haben echt schon eine große Zuhörerschaft eingesammelt. Eine riesige Fanbase. Es ist unglaublich. Ich weiß immer nicht genau, wie viel Ironie da drin steckt und wie viel nicht. Also ich finde, wir haben eine sehr gute Fanbase inzwischen. Ich finde es ganz beeindruckend. Ja, wir haben mittlerweile so viele Fans, dass wir sagen können, auch so leicht ironisch mit Augenzwinkern, ohne uns dabei schlecht zu fühlen. Ja, stimmt. Also vielen Dank euch allen, dass ihr uns die Treue haltet. Ja. Und vielen Dank auch an allen, die neu dazugekommen sind und Freude an unserem Podcast haben. Ja. Wenn ihr neu dazugekommen seid, hört euch gerne durch unser Archiv durch. Wir haben mittlerweile, wie ihr an dieser Nummer sehen könnt, ja, die in eurem Podcatcher gerade gezeigt wird, über 150 ja, Episoden veröffentlicht und es ist bestimmt noch das ein oder andere zu entdecken. Das hier ist die 173, also es ist schon echt. Krass, ne? Also bis nächste Woche habt ihr alles aufgeholt. Ja. Okay, sehr schön, dann bis dann. Ciao. Ciao.